Auf einer ihr unbekannten Bahnstation verliert Betty Jo Byrne ein Stück wertvollen Gepäcks. Hinter der Krankenstation stand ein kleiner Schweber, dessen Rumpf im Schein des Mondes glänzte. Die beiden Männer trugen Morley auf einer Bahre zur Luke des Schwebers, öffneten sie, ließen die Gangway herausfahren und bugsierten ihn dann in die Kabinen. »Ist Bells nur tot?«, fragte er. »Betäubt«, erwiderte einer der beiden. »Wohin fliegen wir?« »Dorthin, wo sie wirklich hin möchten.« Der andere setzte sich an die Steuerkonsole und aktivierte mehrere Schalter. Der Schweber hob ab, schwang sich in einem weiten Bogen hinauf in den Nachthimmel. »Haben Sie es bequem, Mr. Morley?« »Es tut mir leid, dass wir Sie auf den Boden legen müssen, aber der Flug wird nicht lange dauern.« »Wer sind Sie?« »Sagen Sie uns einfach nur, ob Sie bequem liegen.« »Ja, einigermaßen.« Als wäre es heller Tag, konnte Morley auf dem Sichtschirm des Schwebers die Landschaft unter ihnen sehen. Bäume, Sträucher, Felsen und den Fluss. Und schließlich tauchte das Gebäude auf. »Hierher wollten Sie doch, oder?« sagte der Mann an der Steuerkonsole, während er das Landemanöver einleitete. »Ja.« Morley nickte. »Und wollen Sie immer noch hierher?« »Nein.« »Sie erinnern sich nicht an diesen Ort?« »Nein.« Morley versuchte flach zu atmen, mit seinen Kräften Haus zu halten. »Ich habe es heute zum ersten Mal gesehen.« »Oh nein«, meldete sich der andere Mann, der neben dem Piloten saß. »Sie haben es schon viel öfter gesehen.« Warnlichter blitzten auf, als der Schweber auf dem flachen Dach des Gebäudes niederging. Der Mann stand auf, ging zur Luke und öffnete sie. Nachtluft wehte herein, ein schwacher Veilchenduft und das dumpfe Dröhnen des Gebäudes. Plötzlich griff Morley mit verzweifelter Anstrengung nach dem Ergstrahler, den der Mann an der Luke am Halfter trug. Der Mann reagierte zu langsam. Er hatte einen Moment seinen Blick von Morley abgewandt, doch der Strahler entglitt Morleys Fingern und schlitterte über den Boden. Keuchend versuchte er, die Waffe wieder zu fassen zu bekommen. Ein Elektrostrahl, abgefeuert vom Mann an der Steuerkonsole, zischte an seinem Gesicht vorbei. Morley packte den Strahler, rollte herum und schoss zurück und traf den Mann an der Konsole genau über dem rechten Ohr. Sofort drehte sich Morley um und schoss auf den anderen Mann, der sich gerade auf ihn stürzen wollte. Auf diese geringe Entfernung war die Wirkung des Strahls verheerend. Der Mann wurde zurückgeschleudert und krachte bewusstlos gegen eine Instrumententafel. Morley schloss die Luke und sank erschöpft zu Boden. Da klickte es plötzlich und aus einem Lautsprecher oberhalb der Steuerkonsole meldete sich eine Stimme. »Mr. Morley, wir wissen, dass der Schweber jetzt in Ihrer Hand ist. Dass unsere beiden Männer bewusstlos sind, aber bitte starten Sie nicht. Die Operation an Ihrer Schulter wurde nicht korrekt durchgeführt. Die beschädigte Arterie ist wieder aufgeplatzt. Wenn Sie nicht unverzüglich die Luke öffnen und sich einer ärztlichen Behandlung unterziehen, werden Sie vermutlich nicht länger als eine Stunde zu leben haben.« »Fahr zur Hölle«, dachte Morley. Er kroch zur Steuerkonsole, klammerte sich an einen der beiden Pilotensitze, zog sich hoch und versuchte dabei, ein furchtbares Schwindelgefühl zu unterdrücken. Mühsam rutschte er auf den Sitz. »Sie haben keine Pilotenausbildung«, drang es aus dem Lautsprecher. »Ich kann das Ding fliegen«, erwiderte er und holte tief Luft. Ein schweres Gewicht schien auf seiner Brust zu lasten. Das Atmen war eine einzige Qual. Auf dem Instrumentenbord sah er eine Reihe von Schaltern, die offenbar verschiedene vorprogrammierte Flugrouten aktivierten. 8 insgesamt. Blindlings drückte er auf einen davon. Dann kippte er vom Sitz und fiel zu Boden. Dunkelheit umfing ihn. Und während er ohnmächtig dalag, flog der Schweber weiter.